Ja, Geschwister, wir wollen uns grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir auch an diesem Sonntagmorgen so zusammen sein dürfen, in alle Freiheit diese Gnade Gottes genießen dürfen. Ich grüße auch alle, die am Zoom zuhören und dabei sind. Ja, wir freuen uns immer wieder, auch hier eingeladen zu werden, die Gemeinschaft immer wieder auch miteinander zu haben. Ist immer ein Geschenk Gottes. Ich habe heute auch junge Brüder diesmal mitgebracht, dass sie auch mal rauskommen aus der Gemeinde, was miterleben. Auch Dienst, wie schön das ist, wenn man für Jesus dient und unterwegs ist. Das ist ein großer, großer Segen. Dienst ist nie Pflicht, Dienst ist ein Vorrecht. Und dafür freue ich mich auch besonders, dass die jungen Brüder heute Morgen dabei sind. Bevor wir das Wort Gottes hören, die Predigt hören, wird uns der Bruder jetzt gleich aus seinem Leben etwas weitergeben. Der Domingo heißt er und er wird dann euch jetzt aus seinem Leben ein Stück teilnehmen lassen. Ja, Domingo? Ist das schon an hier oben? Du darfst. Hallo. Und zwar, ich bin Domingo, komme aus Hamburg, bin der Neffe von meinem Onkel Kakumazit. Habe mich als kleines Kind bekehrt, mein Leben Jesus gegeben, war 6, 7 Jahre alt circa. Da ist noch nicht vieles passiert. Und dann, wenn man älter wird, bei mir hat es relativ früh schon angefangen mit Spielsucht. Da war ich 13, 14 Jahre alt, da habe ich immer die Imbisse und besucht mit den Automaten und ja, wie der Teufel halt dann einlockt, hat man dann ein bisschen was gewonnen und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann, wo ich dann 18 war, volljährig, ging es halt dann richtig los. Gearbeitet, selbstständig hieß dann, dass ich auch öfters mal im Monat Geld hatte, nicht nur einmal, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen und dann halt das, was ich hatte, habe ich dann auch relativ alles auch dann verspielt. Ich sag mal so, am Anfang ist alles noch schön und gut und man lacht darüber. Aber irgendwann, wenn man so tief in der Sünde und in der Sucht verstrickt ist, wo man nicht mehr rauskommt, dann wird es nicht mehr lustig. Habe auch frühzeitig mit dem Rauchen angefangen. War ca. 14, 15 Jahre alt, da habe ich schon angefangen zu rauchen. Ja, und dann nimmt das Leben halt seinen Lauf. Ne? Man lässt sich dann mit falschen Freunden an, geht dann den falschen Weg. 18 geworden, Partys, Feiern, Alkohol und. Alles die volle Palette, sag ich mal. Ja, und das hat auch bis vor 2 Jahren war das nonstop so, dass ich jeden Tag in der Welt gelebt habe. Nicht mit Gott, sondern gegen Gott. Gottlos gelebt. Und dann war ich eines Tages oder eines Morgens war ich im Auto und ich war sehr gebrochen. Ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben gehabt. Es gab für mich keinen Sinn mehr. Hatte eine kleine Tochter bis dahin, bin auch verheiratet. So, und war halt eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Alleine kommt man da nicht raus. Die Eltern, kein Mensch kann einen da raushelfen. So, das Gute daran war, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und dann ein ehrliches Gebet gesprochen habe. Und als ich das gemacht habe, habe ich dann wieder angefangen, zur Gemeinde zu gehen. So, wie gesagt, jugendlich, mal geht man, mal nicht, nimmt man alles nicht so ernst, man ist noch jung und. Ja, und dann irgendwann ein Alter, wo, ich sag mal, man alt genug ist, wo der Kopf auch ein bisschen besser dann funktioniert. Und dann habe ich gedacht, gut, ich fange wieder an mit meiner Gemeinde, ich möchte diesen Weg, den ich jetzt gehe, möchte ich nicht mehr gehen. Bin dann wieder zur Gemeinde gegangen, habe dann einen Neuanfang mit meinem Onkel hier gemacht und Buße über mein Leben, was ich getan habe. Habe es auch diesmal ernst gemeint, nicht nur, wenn es mir schlecht gegangen ist. Ist ja meistens so, dass man dann die Schublade aufmacht und dann Jesus anbetet und sagt, ja, Herr, das Geld ist alle, die Schwierigkeiten sind groß, ich brauche Hilfe, sondern ich habe es ernst gemeint. Ich bin jetzt seit 2 Jahren, also seit 1,5 Jahren, bin ich nicht mehr spielsüchtig. Gott hat mich frei gemacht. Ich rauche nicht mehr, das hat auch der Herr von mir genommen. Ich gehe keine Diskotheken mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich habe mein altes Leben abgegeben, im Tod gegeben. Ich habe mich taufen lassen auch, das durfte ich auch alles nachmachen, nachholen, was ich verpasst habe. Und ich kann auch an die Jungen, sind ja nicht so viele, aber an die Jungen weitergeben, dass auch in den jungen Jahren ist es schon wichtig, mit Jesus zu gehen und seinen Weg zu finden, weil wenn du in der Welt lebst, dann lebst du gegen Gott. Sünde trennt von Gott und das sollten wir uns alle zum Herzen nehmen. Das wollte ich weitergeben und Jesus bezeugen. Amen. Ja, danke, Domingo. Wer den Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Der darf Freiheit erleben, nicht durch eigene Kraft und Leistung, sondern durch die Gnade Gottes. Und es ist doch schön, so einen jungen Mann zu hören, der sagt, in so einem Milieu habe ich gelebt und jetzt habe ich ein neues Leben bekommen. Das wünsche ich allen Menschen auf dieser Erde, besonders auch die jungen Menschen, aber auch jeder, der den Frieden mit Gott nicht hat. Thomas, du gibst mir nachher ein kleines Zeichen, wenn die Zeit dran ist, aufzuhören. Ich habe nämlich keine Zeitorientierung, habe auch keine Uhr dabei. Also ihr seid selber schuld, wenn ich überziehe. Ich sehe keine Zeit. Aber du bist da. Du hilfst mir. Das Thema, ja. Thomas hat mich gefragt, was für ein Thema. Predigtthema. Und war erstmal ein bisschen zögerlich. Aber das Predigtthema heute für uns ist, der Glaube versetzt Berge. Der Glaube versetzt Berge. Ich finde ein wunderbares Wort, was David sagt über seinen Gott. Und er sagt dieses bekannte Wort, mit meinem Gott kann ich über Hecken springen. Über Mauern springen. Also das ist schon was. Eine Mauer, stelle ich mir schon etwas Höheres vor. Also da komme ich nicht rüber. Alleine schaffe ich es nicht. Und David hat eine große Erfahrung mit Gott gemacht. In seinem Leben, auch gerade die Zeit, wo Saul ihn verfolgt hat und sein Leben getrachtet hat, wo viele Jahre auf Flucht war und Gott immer wieder erlebt hat. Und am Ende Gottes Wort und Verheißung an David sich auch erfüllt hat. Und diese Erfahrung bringt uns dann auf dieses Thema für unser persönliches Leben, Glaube der Berge versetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Gab es auch in eurem Leben schon Situationen, wo der Glaube wirklich riesige Berge versetzt hat? Ja? Und wie gut ist es, wenn man weiß, wohin mit seinem Berg? Ich weiß nicht, was für einen Berg du heute hast. Ob du überhaupt einen hast, weiß ich nicht. Schöner, wenn du keinen hast. Aber wir sind Menschen und jeder hat sein Ablauf, sein Leben, seine Lebenssituation, in der er lebt. Und da möchte ich heute einfach uns ermutigen, auf Christus zu schauen. Petrus schreibt es ja auch so wunderbar und sagt, werft alle eure Sorgen auf Christus. Und das ist ein wunderbarer Ort. Wir dürfen alles, und das ist uneingeschränkt, wir dürfen alles auf Jesus werfen, abgeben, ihn im Glauben und Vertrauen zu seinen Füßen zu legen. Ist das nicht schön? Hast du so einen Platz? Ich hoffe, dass alle bekehrt sind und wiedergeboren sind. Dann ist das keine Frage, oder? Dann wissen wir, wo wir mit unserer Sorgen, Ängste, Probleme, Krankheit, Schwachheit, Anfechtung, ja, das ist die Not auch von einem Christen. Ich glaube, da können wir uns alle nicht freisprechen. Denn wir sind noch Menschen, wir leben noch auf dieser Erde und auch über uns scheint nicht immer nur die Sonne, sondern auch wir bekommen Regenschauer ab und Blitze und Donner und vieles andere mehr, Turbulenzen. Und das ist doch gut, wenn man sich immer wieder daran erinnert, dass wir einen großen Gott haben. Wie David sagt, mit meinem Gott, das war sein persönlicher Gott. Und wir haben diesen persönlichen Gott. Wie wunderbar ist das, dass wir diesen persönlichen Gott haben. Nicht einen Gott, von dem wir mal gehört haben, von dem die Welt spricht und so weiter, sondern wir haben eine Gemeinschaft, eine Beziehung, eine Nähe, ein Leben mit Gott. Ja, das ist wunderbar. Und ich möchte euch mitnehmen, wer seine Bibel dabei hat. Naja, wenigstens ein paar. Es ist schön, wenn man seine Bibel dabei hat. Es ist Gottes Wort, wenn wir hineinschauen und betrachten, was Gottes Wort sagt. Und ich hoffe, dass, was in meiner Bibel steht, auch in eurer Bibel steht. Schlagt bitte auf das zweite Buch Mose, Kapitel 2. Die Verse 1 und folgende. Da geht es um einen Gottesmann, der noch keiner war, aber den Gott zugerüstet hat, vorbereitet hat, berufen hat zu einem großen Werk. Ein Mann des Alten Testamentes, der ein Mann Gottes war, Mose. Kennen wir alle gut, denke ich. Kann uns in vielen Phasen seines Lebens Vorbild sein. Und da lesen wir mal seine Geschichte, wie er diese Welt erblickte und in was für ein Verhältnis er in diese Welt kam. Mose ist auch ein Typus auf Christus. Es gibt viele Parallelen des Lebens von Christus und auch von Mose. Schon am Anfang, auch jetzt gerade in dieser Geschichte, sehen wir eine erste Parallele, denn wir wissen aus der Geschichte, dass Mose eigentlich gar nicht leben sollte. Dass der Pharao angeordnet hat, dass alle Kinder, männliche Kinder, umgebracht werden sollten. Und bei Jesus war es nicht anders, oder? Wie Jesus zur Welt kam, zu Bethlehem, kamen die Weisen oder die Magis zu den Herodes und verkündigten den Herrscherkönig, diesen wunderbaren Stern, den sie gesehen haben. Und Mose der König hatte Angst um seinen Thron. Und was war sein Befehl? Bringt alle Kinder um, männliche Kinder um. Genau wie auch hier bei Mose. Es gibt viele Parallelen, die könnte ich jetzt nennen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Sondern wir lesen uns jetzt einmal diese Geschichte, diesen Abschnitt. Also Vers 1. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie gebar einen Sohn und ließ ihn, dieses Kindlein, ja, es war fein, es war schön, es war ihr Leben, wunderbar. Freude bei der Familie, bei den Eltern, es kam Nachwuchs. Immer eine schöne Geschichte. Wir haben hier junge Männer, sind auch gerade Väter geworden oder noch nicht lange. Und das ist immer was Besonderes, wenn da Nachwuchs kommt, Kinder dazukommen, ist ein großer Segen Gottes. Bei Moses und seinen Eltern war die Freude leider nicht so groß. Schon über das Kind Mose, aber nicht über die Situation, in die Mose zur Welt kam. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verpeschte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in dem Schilf ans Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es den Kleinen ergehen würde. Und die Tochter des Pharaos ging hinab und wollte am Nil baden. Und ihr Gesinde ging am Ufer hin und her. Und als sie das Kästchen im Schilf sahen, sandte sie eine Magd hin und ließ ihr holen. Und als sie es auftat, sah sie, dass es ein Kind war. Und siehe, das Kleinlein weinte und jammerte es ihr sehr. Und sprach, es ist eines von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharaos, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frau rufen, die das stille, da sie das Kindlein dann stillen sollte. Die Tochter des Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr, nimm das Kindlein mit dir und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es zu der Tochter des Pharaos und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Bis dahin. Das ist heute Morgen unser Thema, unsere Geschichte, der Glaube, der Berge versetzt. Wie ich schon kurz angeschnitten habe, war das eine schwierige Situation für Jochebed, die Mutter Moses, und Amram, der Vater. Aaron war schon da, die Miriam war schon da, er war der Jüngste in dieser Familie. Und wie ich schon sagte, eigentlich ist das also eine Situation der Freude. Aber wie kann man sich richtig freuen, wenn so ein Gesetz rauskommt? Des Pharaos. Und das Gesetz des Pharaos, das war nicht antastbar. Das wussten sie. Was der bestimmt, wird auch getan. Und in dieser Situation müssen die jetzt leben, müssen die mit dieser Situation umgehen. Wie schwer muss das für der Mutter gewesen sein, für den Vater, für die Familie? Dieses kleine Kind in den Armen zu halten und zu wissen, in jedem Moment kann die Tür aufgehen, die Soldaten kommen rein und bringe das Kind um. Schon schwierig, oder? Jochebed, auch Amram, waren Hebräer. Sie glaubten an Gott, Jahwe. Sie glaubten an Gott, Jahwe, und waren keine gottlosen Menschen. Und manchmal glauben wir, weil wir Christen sind, warum passiert uns manche Dinge? Wir gehören ja zu Gott. Stimmt. Und doch passieren auch in unserem Leben Situationen, Dinge, mit der wir konfrontiert werden, die unseren ganzen Glauben fordern. Eine große Herausforderung. Wenn es uns gut geht und alles gesund ist und wir keine Probleme haben, dann ist das relativ einfach, Christ zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sonntags Gemeinde und so ist wunderbar. Wir brauchen Gemeinde, Gemeinschaft. Aber im Alltag sieht es dann manchmal anders aus. Und da erleben wir Gott. Da erleben wir Gott. Also diese Mutter Mose bewahrt dieses Kind, haben wir gelesen, 3 Monate lang bei sich. Ich kann mir vorstellen, dass das keine einfache Situation war. So ein Säugling mit ein paar Wochen, es stillzuhalten. Das weint doch, oder? Das versteht ja nicht, dass es in Gefahr ist. Und wenn man denen jetzt sagt, ein Kind mit 2 Monaten vielleicht oder so, du musst ruhig sein, das darf, die Nachbarn dürfen dich nicht hören. Ja, das funktioniert nicht, oder? Ihr Mütter, kann man das? Geht man das hin? Nein, wenn die Hunger haben, dann schreien die. Und wenn sie Pflege brauchen, genauso. Und die fragen dich danach, ob du dann Zeit hast, ob du noch müde bist. Ja, dann muss das einfach geschehen. Und so ein Kind mehrere Monate so zu halten, dass keiner es mitbekam, denn das wussten sie. Vielleicht in der Nachbarschaft wurden schon Kinder umgebracht. Also die Gefahr war riesig gewesen, das Kind zu verlieren. Und sie tut es 3 Monate lang. Und da möchte ich jetzt mal sagen, so aus eigener Kraft, aus der großen Liebe einer Mutter heraus, das Kind zu schützen und zu bewahren. Ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen, oder? Und nach 3 Monaten stellt sie etwas fest. Sie musste etwas schmerzlich feststellen. Und zwar, sie kam an diesen Punkt, an diesen Nullpunkt, wo sie wusste, ich kann jetzt nichts mehr für mein Kind tun. Es wird größer, die Gefahr wird größer, ich kann es nicht mehr verstecken, ich kann es nicht mehr verbergen. Das muss doch ja sehr schmerzhaft sein, oder? Das Kind zu sehen und zu wissen, ich kann es nicht ewig schützen, das wird rauskommen und dann wird das Kind nicht mehr am Leben bleiben. Das will man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Aber es ist ja eine Begebenheit. Ich erzähle ja keine Geschichte von irgendeinem Geschichtsschreiber, sondern wir sprechen von der Heiligen Schrift. Das sind wirkliche Menschen gewesen, die das so erlebt haben. Und nach 3 Monaten des Kampfes, des Ringens, musste sie eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass das die schwerste Entscheidung ihres Lebens war. Vielleicht haben wir auch schon schwere Entscheidungen treffen müssen. Und standen davor und wussten nicht, Herr, wie soll ich entscheiden? Was ist das Richtige? Was ist der richtige Weg? Was soll ich tun? Und hier ging es um wirklich sehr viel. Aber manchmal müssen wir erstmal auch einmal selber an den Punkt kommen, wo wir merken, dass unsere eigene Kraft, unser eigener Wille, unser Glaube, Hoffnung und all diese Dinge irgendwann an eine Grenze kommen. Da dürfen wir ehrlich sein. Ich glaube, wir sind alle nicht perfekt. Und es gibt so Momente im Leben oder Abschnitte im Leben, wo wir geistig wirklich auch stark sein können durch die Gnade Gottes. Und dann gibt es auch die andere Seite, glaube ich, wo wir dann auch merken, dass wir auch an unsere Grenzen kommen. Dass es uns schwerfällt, das jetzt so anzunehmen. Diese Lebenssituation, diese Lebensführung, wo wir keinen Einfluss darauf haben. Es ist immer schwierig, wenn du vor einer Situation stehst und du kannst sie nicht regeln. Du kannst nichts dafür tun, dass du sie veränderst. Solange wir noch die Möglichkeit haben, Dinge selber in den Griff zu bekommen, Dinge zu verändern, egal durch welche Möglichkeiten auch, dann stehen wir immer noch in einer gewissen Situation, wo wir sagen, dann mache ich so. Und dann funktioniert's. Aber es ist nicht immer so. Es gibt viele Dinge im Leben, da nutzt dir auch Geld nichts. Da nutzt dir auch Reichtum nichts. Du kannst mit Geld vieles, aber nicht alles tun. Auch das kann dir nicht immer weiterhelfen. Und da im Glauben zu stehen, ist der größte Reichtum, den wir haben. Also Jochebed kommt an diesen Punkt, wo sie etwas tun muss. Und sie muss dieses Kind aus ihrer Hand geben. Sie muss dieses Kind loslassen. Abgeben. Bei wem? Das ist entscheidend. Bei wem? Sie wollte nicht, dass das Kind irgendetwas passiert. Gar keine Frage. Aber sie musste jetzt eine Entscheidung treffen und sie war eine Frau des Glaubens. Und ich bin überzeugt, dass die Tag und Nacht gebetet hat. Herr, was soll ich tun? Bewahre mein Kind, lass das nicht zu. Doch der Befehl des Pharaos stand. Das hat sich nicht verändert. Und doch hat Gott einen Weg für diesen Berg. Wer da glaubt, versetzt Berge. Nun, was immer auch für mich selber auch immer wieder groß auch so wird, wenn wir so einen Text lesen, dann haben wir den Anfang der Situation, aber wir haben auch das Ende, den Ausgang. Und je nachdem, geht es gut aus oder auch nicht. Diese Menschen in dieser Situation, die kannten das Ende nicht. Die wussten nicht, in Vers 7 oder 8 wird das dann gut ausgehen. Das wusste Jochebed nicht. Wir schon. Wir haben die Bibel heute. Wir haben die Geschichte vor Augen und sagen, gut, wunderbar, wenn ich weiß, dass das so ausgeht, ja, dann kann ich doch glauben, oder? Auch ist nicht einfach, ist schmerzlich, aber am Ende happy. Am Ende kommt Happy End. Gott macht das alles wunderbar und es wird nichts passieren und so weiter. Das hätten wir doch gerne, oder nicht? Also ich schon. Bin ich ehrlich. Ich hätte schon mal gern gewusst, wenn ich in solche Situationen komme, in ähnliche Situationen komme, was macht Gott daraus? Aber wenn wir vorher schon wüssten, was Gott daraus macht, dann würden wir nicht Glauben brauchen. Wir sollen ja abhängig von Christus sein. Wir sollen ja im Glauben wachsen und Christus vertrauen. Aber wenn ich das Endprodukt schon kenne, dann brauche ich nicht Glauben. Dann weiß ich ja, was rauskommt. Nein, damals wussten sie es nicht und heute wissen wir auch nicht. In vielen Dingen wissen wir nicht, wie es ausgeht, oder? Aber einer weiß es, der dein Leben gezeichnet hat. Der kennt den Anfang, das Mittelstück deines Lebens und er kennt auch das Ende. Und das ist beruhigend zu wissen, dass Gott alles weiß und dass wir in der Hände Gottes sind. Ja, das ist sehr, sehr, sehr tröstend und stärkend und motivierend, wenn wir in irgendeiner Situation, vielleicht auch heute sind, das zu wissen. Jochebed muss jetzt etwas tun. Und das, was sie tut, ist erst einmal eine Frage, ob das weise war. Sie geht hin und macht aus Schilf so einen Korb, würde ich jetzt mal so sagen, geflochten. Und behandelt das von außen, dass das Wasser nicht so reinströmen kann. Und dann hat sie einen Plan. Sie sagt, ich lege dieses Kind in diesen Korb. War das klug? War das jetzt sehr schützend für das Kind, ihm auf den Wasser loszulassen, auf den Nil treiben zu lassen, ohne zu wissen, wo das eigentlich hintreibt? Hätte ja auch offen aufs Meer raustreiben können, aufs Wasser raustreiben können. Es waren wilde Tiere, auch im Wasser waren Tiere. Es hätte alles passieren können. Und sie legt das Kind in diesen Korb und lässt es los auf den Wasser. Würdest du es auch so tun? Schon schwierig, oder? Was dachte die sich dabei? War das jetzt sicherer? Ein sicherer Ort? Sicherer als bei ihr? Wo alles passieren hätte können? Erst einmal ist das eine der schwierigsten Dinge in unserem Leben, nicht das Erkennen. Denn wir haben den Geist Gottes, Gott gibt uns Erkenntnis, der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit, daran mangelt es nicht. Sondern in unserem Leben, in der Nachfolge, ist ja eigentlich der Mangel der, dass wir lernen müssen, dann loszulassen. Solange wir es noch wissen, ändert sich ja nichts, oder? Wenn Gott mir Sünde in mein Leben zeigt und sagt, das musst du ändern, da bist du schuldig an mir, ja okay, das ist wahr, Gott sagt es. Aber dadurch ändert sich doch nichts, oder? Wann ändert sich das? Wir haben das Zeugnis gehört. Wann hat sich sein Leben geändert? Er wusste auch vorher, dass das der Weg, den er geht, ein falscher, ein schlechter Weg war. Das wusste er. Aber das hat ihm nicht geholfen. Er musste zurück zu Christus. Er musste loslassen, das alte Leben, um Jesus zu folgen. Und das Loslassen ist das, aus deinen Händen abzugeben und es in den Händen Gottes zu geben. Da bedarf es viel Gottvertrauen. In den Händen Gottes. Wir halten ja gern fest. Solange wir festhalten, haben wir die Kontrolle. Aber das will Gott nicht. Er will die Kontrolle haben, nicht wir. Solange wir kontrollieren, sind wir so die, die das abmessen, so weit, aber nicht weiter. Aber das ist nicht der Plan Gottes für dein Leben. Sondern Gott sagt, gib mir dein ganzes Leben, nicht nur ein Teil. Nicht nur das, was dich so stört in deinem Leben, das, was dir so Not bringt, sondern sagt, Jesus sagt, alles in unserem Leben gehört Gott. Alles, was mein Leben ausmacht, ist Gottes Eigentum, oder? Und wenn mein Leben Eigentum Gottes ist, da schreibt auch Paulus, dann gehöre ich mir selber nicht mehr. Ist natürlich widersinnig, ich gehöre mir nicht selber, ist klar, aber im Glauben ist es so. Wenn Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und ich im Glauben angenommen habe, dann sind wir der Tempel des Heiligen Geistes und wir sind Eigentum Gottes. Also wenn, ich denke, einige von euch haben wahrscheinlich ein Haus, nehme ich mal an. Wem gehört das Haus? Thomas. Aber ist doch klar, wenn ich ein Haus habe, was ich nicht habe, wenn ich ein Haus habe, dann ist das, und ich werde gefragt, das ist mein Eigentum, das ist mein Haus. Und wenn ich das tapezieren will von innen, dann tue ich es. Wenn ich das außen streichen will, dann tue ich es. Warum? Weil es mir gehört. Ist das mein Eigentum? Ja? Und wenn ich Gott gehöre und ich sein Eigentum bin, dann kann Gott auch in meinem Leben Dinge tun und verändern, die ihm gefallen. Oder hat Gott nicht ein Recht darauf? Ich glaube schon. Also das Loslassen ist ein großes Problem, weil in dem Moment, wenn wir es loslassen und abgeben, geben wir es in Gottes Hände und drücken damit aus, Gott, tu du damit, was du willst. Das war die Stellung von Jochebed. Das Abgeben war Gottvertrauen. Sie vertraute Gott. Sie wusste nicht, was aus dem Kind wird. Sie wusste nicht, was passieren wird. Wie ich schon sagte, die Geschichte hatte sie nicht. Zweite Buch, Mose Kapitel 2, konnte sie nicht nachlesen. Aber sie hat ein Gottvertrauen gehabt. Sie glaubte an Gott, dass Gott sie selbst auch aus dieser Situation heraushelfen kann. Und dieses Kind. Und das ist das, was ich für uns auch wünsche, dass wir mehr Gott vertrauen. Dass die Berge, die uns vor Augen stehen, die riesig sind, die für uns nicht überwindbar sind, aber dass wir das lernen. Die Berge kann Gott zur Seite schieben. Ich nicht. Du nicht. Aber Gott kann. Und dieser Glaube ist das, was Gott in uns noch mehr werden sollte lassen. Vielleicht habt ihr auch alle so einen starken Glauben. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen Berg versetzt durchs Gebet. Aber ihr habt das schon im Geistigen schon erlebt. Dass Gott manche Berge in eurem Leben durchs Gebet, durch sein Eingreifen, durch sein Verändern hinweggetan hat. Und so legt sie dieses Kind da hinein, in vollem Vertrauen zu Gott, und dann lässt sie es auf diesem Wasser los. Und dann hatte sie keinen Einfluss mehr drauf. Schon spannend, oder? Und sagt Gott, das Kind ist in deine Hände. Das wusste sie. Wenn jemand etwas verändern kann in dieser Situation, dann kann es nur Gott. Und so lässt sich's los. Und dann treibt dieses kleine Kindlein da in diesen Korb hin und her und es ist da drin. Dieser Korb ist ein Bild auch, ja, als, ja, ich will mal sagen, wenn wir zu Gott kommen mit unserer Last, mit unserer Not, mit unserer Schwierigkeit, mit unseren Problemen, sollen wir es auch so lernen wie Jochebed, dass wir es in diesen Korb hineinlegen. Als Bild für Gott. Deine Anliegen in diesen Korb legst, dass du es da hineintust und Gott vertraust und sagst, Gott, tu du es. Mach du etwas daraus. Und diesen Korb, dieser Korb gibt es heute noch. Diesen Korb kannst du heute noch benutzen, dass du sagst, Gott, ich lege es in deine Hände, so wie sie es tat. Du lässt sie das Kind dann los und das treibt auf diesem Wasser. Und sie weiß nicht, wohin es treibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie die gebetet hat? Herr, bring mir das Kind. Lass es nicht untergehen. Ich weiß nicht, aber das müssen herzhafte Gebete gewesen sein. Herzzerreißende Gebete gewesen sein. Und die Schwester von Mose, die Miriam, die geht hinterher und schaut, soweit es möglich war, wo ihr Bruder dann irgendwo hinkommt. Und dann treibt dieses kleine Korb auf dem Wasser irgendwo hin. Nein. Gott gab diese Strömungen genau diese Richtung, dass es dort ankam, wo die Tochter des Pharaos war. War das ein Zufall? Schicksal. Gottes Plan. Hier passiert nichts, was Gott nicht vorhergesehen hat. Nichts in dieser Geschichte passiert, ohne dass es nicht in Gottes Plan gewesen ist. Weil Mose von Gott berufen war, ehe er überhaupt zur Welt kam. Als Erlöser, der aus Ägypten das Volk Israel rausgezogen hat, geführt hat. Das war der Plan Gottes für Mose. Wie kann ein Mensch Gottes Plan durchstreichen? Klappt das? Funktioniert das? Funktioniert nie. Wer will gegen Gott streiten? Wer will Gottes Pläne vernichten, verändern? Das funktioniert nicht. Gottes Plan mit jedem von uns ist schon vorherbestimmt. Ehe ein Tag war, wusste Gott schon um uns. Das ist gewaltig, oder? Ehe wir auf diese Erde kamen, wusste Gott schon um dich, um mich und auch schon um deinen Plan. Das schauen wir bei Paulus, bei seiner Berufung, wie er dann sagt zu Ananias, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er wird meinen Namen verkündigen vor dem Volk, den Juden, den Königen und so weiter. Da war Paulus ja noch Saulus. Da war noch nichts Geistliches da. Und Jesus wusste schon, wofür er ihn gebrauchen wird. Er überhaupt wusste, wer Jesus eigentlich war, das fing ja erst an da. Aber der Plan für Saulus war schon von Gott gestellt. Und so auch für dieses Kind Mose, das war im Schutz Gottes. Und dann treibt dieses Kind dorthin über den Wasser und kommt genau dahin, wo die Tochter des Pharaos ist. Wie ich schon sagte, ein wunderbarer Zufall. Und die Frauen, die mit ihnen zusammen waren, die einfach um diese Königin immer rum waren, die Prinzessin, die sehen jetzt irgendein Teil da schwimmen und sie sieht es auch und sagt, geh mal hin, was ist das? Und da geht eine Frau dorthin zu diesem Korb, macht es auf und sie findet was? Ein weinendes Kind. Das geht durch und durch. Wenn Kinder weinen, so klein ist es, berührt doch, oder? Unheimlich berührt das doch. Da will man doch gleich was tun, kleinen Schnuller im Mund tun oder irgendwas tun, dass es sich beruhigt. Ja? Das Kind weint, sie macht das auf. Die Prinzessin sieht das Kind und ist hin und weg. In einer Sekunde. Und stellt euch vor, das Gesetz des Pharaos war, dass alle hebräische Kinder, männliche Kinder, was? Getötet werden sollten, umkommen sollten. Was für ein Zufall, dass gerade die Tochter des Pharaos dieses Kind findet. Was für ein Plan Gottes, ein Meisterplan Gottes. Weil wer hätte in ganz Ägypten den Mut gehabt, auch das Recht gehabt, dieses Kind zu sich zu nehmen und damit das Gebot des Pharaos zu brechen? Das konnte nur eine Tochter. Denn für die Tochter des Pharaos war Pharao nicht nur König, sondern ihr Vater. Eine ganz andere Beziehung, oder? Der wird ihr doch nichts abschlagen. Und so war sie eigentlich die einzigste Frau, die Gott so gebrauchen konnte, damit Mose am Leben bleibt. Ist das nicht herrlich? Und sie nimmt das Kind und sieht das Kind und sagt, das ist meins. Ja nun, das war ein hebräisches Kind, das wusste man, und es war ihr egal. Was waren denn die Hebräer im Reich Ägyptens? Sklaven. Das Niedrigste, was es gab. Da wurden Tiere besser behandelt als sie. Und eine Prinzessin nimmt sich jetzt ein Sklavenkind und zieht es auf. Das war ein Herz, Gott ihr gegeben hat. Und jetzt nimmt sie das Kind und die Miriam, die Schwester, bekommt das alles mit, das Geschehen. Und dann geht sie hin und sagt zu dieser Frau, also diese Prinzessin, soll ich ihn zu einer Frau bringen, die ihn erstmal aufzieht? Es war ja ein Säugling gewesen, die braucht ja Pflege und so weiter. Soll ich das Kind jemand, ja, sagt sie, bringt mir diese Frau. Wen brachte sie denn? Also wenn ich, ich habe oft so Bilder vor mir, wenn ich sowas höre oder predige. Lass uns das mal ein bisschen, ich nehme euch einfach mal mit dahin. Wenn wir uns das vorstellen, diese Frau verzweifelt, die Mutter Mose, zerbrochen, kaputt. Sie hat ja nicht gewusst, was passiert war. Da gab es doch kein Handy. Schnell anrufen zu Hause, Mama, das Kind ist wohlauf. Die wusste ja von nichts. Sie musste ja das Schrecklichste musste sie ja erwarten, dass auf sie zukommt. Und sie sitzt da in ihrer Traurigkeit. Und dann kommt die Tochter und sagt, komm mit, wohin? Ja, zum Pharaos Tochter. Ja, was soll ich da? Komm mit, eine Überraschung. Jetzt kommt sie in dem Haus hinein, oder in diesem Palast hinein, und bekommt ganz offiziell von der höchsten Stelle das Kind in ihren Arm gebracht. Das kann Gott. Was das wohl mit ihr gemacht hat. Jetzt nimmt sie das Kind mit nach Hause. Eine ganze Zeit und zieht es auf, so lange bis das selber dann laufen und so weiter alles kann. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und sie darf ihr Kind ganz offiziell haben. Sie konnte draußen spazieren gehen mit diesem Kind und keiner wagte, irgendwas zu tun. Ist ja klar. Es war ja nun eigentlich nach außen hin das Kind der Prinzessin. Also besser ging es ja nicht, oder? So hat Gott diesen großen Berg, unüberwindbaren Berg, den sie vor Augen hatte, hat Gott zur Seite geschoben. Und wie wunderbar. Wie herrlich hat Gott das zum Ende geführt. Und das sind so Lebenssituationen auch in unserem Leben, wie ich vorhin schon sagte, wir haben den gleichen Gott. Wir haben den gleichen Christus. Vielleicht nicht diese Situation, die ist schon speziell, aber vielleicht andere Situationen. Und da wollen wir unseren Gott vertrauen. Und auch ganz ehrlich dafür beten, Herr, stärk du meinen Glauben. Gib du mir mehr Vertrauen vielleicht. Vielleicht fehlt uns manchmal ein bisschen mehr. Das heißt nicht, dass wir dadurch nicht Kinder Gottes sind, aber ja, wenn ich habe jetzt gerade einen Bruder besucht im Krankenhaus, wurde an der Bandscheibe operiert. Mehrere Wochen lag er schon zu Hause, kam nicht aus der Wohnung. Ich weiß nicht, wer mit der Bandscheibe zu tun hat, der weiß, das sind ganz furchtbare Schmerzen. Ist nicht einfach, kommt nicht aus der Wohnung mehr, kann nicht gehen und so. Naja, das Letzte, was war die Operation. Also hat es lange aufgeschoben, aber am Ende musste er operiert werden. Und diese ganzen Wochen vorher und diese Operation, die kam dann auch Und nach der Operation hatte er weiter Schmerzen. Und dann sagte er gestern so ehrlich, sagt er, ich war am Ende. Ich habe das nicht mehr verstanden. Ich habe doch gebetet. Nach all diesen Zeiten der Wochen, der Schmerzen und so weiter, jetzt diese OP, das auch schon eine große Überwindung war, das überhaupt zuzustimmen. Wir wissen, was das für Komplikationen geben kann, wenn man an der Wirbelsäule da operiert. Und dann sind die Schmerzen trotzdem noch da. Und dann war, im Moment war die Sache dann alles zu. Und das sagte er auch ehrlich. Aber danach gab Gott ihm natürlich wieder da Kraft und Gnade, dass er das zur Seite schieben konnte. Jetzt geht es ihm schon wieder gut. Ich war gestern da, wie gesagt, geht es ihm schon besser. Aber es gibt so dunkle Wolken im Leben eines Menschen. Und da ist die Kraft nicht mehr so stark. Da ist der Glaube nicht weg, aber schwach. Auch das Vertrauen wird weniger. Und hieraus können wir Ermutigung schöpfen, auch für diese neue Woche und das, was vor uns liegt, dass wir mit unserem Gott über diese Mauer unseres Lebens, die uns in den Weg gestellt werden, überwinden können. Und ja, indem wir es abgeben, indem wir es in die Hände Gottes geben, indem wir bereit sind, Gott handeln zu lassen. Diese Geschichte hätte auch ganz anders ausgehen können, oder? Das wäre auch vielleicht das Ende des Kindes. Das wusste ja die Mutter nicht, wie ich schon vorhin sagte. Aber hier sehen wir, wie wunderbar Gott ja, dieses Kind zurückgebracht hat. Und nun war die ganze Familie natürlich voller Freude. Und sie wusste, die Mutter wusste, wo dieses Kind war. Vorher wusste sie nicht, wo kommt es hin, was passiert mit dem Kind. Jetzt wusste sie, er lebt wo? In einem Palast. Ja? Also ein Sklavenkind lebt im Palast, bekommt eine Krone aufgesetzt und bekommt alle Vorzüge und Reichtümer und Herrlichkeiten. Ich glaube, die hat sich gefreut über das Leben des Kindes, dass es bewahrt worden war und dass sie jetzt diesen Platz hatte. So kann Gott schwierige Situationen im Leben verändern. Etwas wirklich Gutes rausmachen. Wenn es aber nicht tut, weil wir wissen, dass wir nicht alles wegbeten können. Es gibt natürlich Situationen, die trotzdem nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Und trotzdem wird Gott hindurchtragen. Und trotzdem wird uns Gott Kraft schenken. Ich wünsche euch das und mir auch, dass wir gerade in solchen Situationen im Glauben bleiben, dass wir im Vertrauen zu Gott bleiben. Und dazu müssen wir wirklich auf Christus schauen. Also, lasst uns das für diese Woche mitnehmen. Der Glaube versetzt Berge. Amen.